Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Das Jahr 2019 wird ein Jahr sein, in dem wir häufiger sagen werden, vor 40 Jahren, 1979, ist ein Jahr, in dem sich viele Dinge in Bewegung gesetzt haben, die die Welt von heute prägen. Und dazu zählte im Kleinen auch die Ausstrahlung der US-Serie Holocaust im deutschen Fernsehen vor 40 Jahren. Ab heute zeigen die dritten Programme der ARD, beginnt mit dem WDR, diese Serie erneut. Der Historiker und Holocaust-Forscher Götz Ali ist mein Gast heute. Herr Ali, diese Serie, die Geschichte der jüdischen Familie Weiß, wird häufig als der Moment beschrieben, an dem die Deutschen, die Westdeutschen muss man wahrscheinlich sagen, einschränkend, erstmals wirklich emotional erreicht wurden von dieser, von ihrer eigenen Geschichte. Würden Sie dem zustimmen? Ja, unbedingt. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel meine Eltern, die 1942 geheiratet haben, mein Vater war natürlich auch Soldat, und dass sie das erschüttert hat. Zum ersten Mal haben sie das gesagt. Ja. Und es ist ein Spielfilm. Ich glaube, man versteht es in der Gegenwart kaum noch, aber deswegen soll man sich das unbedingt angucken. Auch um sich klarzumachen, wie sich die Zeit verändert und wie starr dieses Deutschland damals noch war, vielleicht sein musste, nach all den Verbrechen, die von Deutschland ausgegangen sind. Und dass es ein amerikanischer Spielfilm war, dass es also in Deutschland niemand geschafft hat, so etwas herzustellen, das spricht ja auch Bände, dass die ARD damals nur in der Lage war, es in den dritten Programmen, aber nicht im ersten zu senden. Auch das gehört dazu, auch dann die merkwürdige anschließende Diskussion. Da hat man zum Beispiel David Irving eingeladen beim WDR und gleichzeitig hat man verhindert, dass Raoul Hilberg eingeladen wird, mit dem Argument, man wolle keine Ausländer dabei haben. Mhm. Damals ist noch verhindert worden, und zwar vom Institut für Zeitgeschichte, dass das Buch von Raoul Hilberg über die Vernichtung der europäischen Juden ins Deutsche übersetzt wird. All das muss man sich vergegenwärtigen, diese Blindheit, dieses Nicht-Wissen-Wollen, dieses Verdrängen, dieses sich wegducken, um die Wirkung dieser Serie damals zu verstehen. Und noch etwas, ich war 68er, also bin ich natürlich noch irgendwie generell. Obwohl Sie ihn ja kritisch mitgespielt haben in den letzten Jahren. Aber gut, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben den Holocaust auf unsere eigene Weise verdrängt. Wir haben gesagt, der Faschismus ist ganz schlimm, aber ein weltweites Phänomen. Er hat keine deutschen Namen. Und er wohnt in Washington, in Saigon und in Teheran. Und haben uns furchtbar gefreut, als der Schah von Persien abserviert wurde durch die Islamische Revolution. In diesem Moment erschien auch dieser Film, der das Verdrängte auch von uns jungen Leuten, die wir überfordert waren mit dieser deutschen Geschichte, wieder in die Gegenwart geholt hat. Und das ist auch das wirkliche Ende der radikalen 68er-Bewegung in Deutschland. Auch dazu hat dieser Film beigetragen. In meiner Generation. Es gab ja damals, ich bin insofern Nachgeborener, weil ich gerade kurz vorher erst geboren wurde, als diese Serie rauskam. Ja. Aber wenn ich das richtig nachgelesen habe, dass es damals gerade von linksintellektueller Seite Kritik gab an dieser Serie, als zu emotional kitschig, also als Hollywoodesk letztendlich. Mhm. Haben Sie das damals geteilt, diesen Blick? Als Linksintellektueller, der sie ja so als 68er. Gar nicht. Ich habe ja dann sofort angefangen, in dieser Zeit mich mit der NS-Vergangenheit wieder zu beschäftigen, was ich schon als Gymnasiast sehr intensiv getan hatte. Ich habe alles über den Auschwitz-Prozess als Gymnasiast gelesen und mir auch Bücher gekauft und so weiter. Ich bin zu Vorträgen von Fritz Bauer geeilt. Und dann war das unterbrochen durch 10 Jahre 68 oder 8 Jahre. Bei mir war es ein bisschen kürzer. Und dadurch ist eine Neubeschäftigung und eine tiefere Beschäftigung, die ja bis heute im Grunde anhält, mit der deutschen NS-Vergangenheit, mit den deutschen Verbrechen rund um den Zweiten Weltkrieg und überhaupt das vom Zaunbrechen dieses Zweiten Weltkriegs begonnen worden. Und zwar, man muss es klar sagen, mit Hilfe von Hollywood, mit Hilfe der USA, mit einer Filmmethode, die uns heute auch komisch erscheint im Rückblick. Aber einerseits ja, andererseits, ich bin dann eher Generation Schindlers Liste. Ja. Anfang, okay, Mitte der 90er Jahre. Was ja letztendlich wieder ähnliche Mittel verwendet. Also das Steven Spielbergs großer Holocaust-Film, wenn man so will, mit den Mitteln Hollywoods, mit allen Dramatisierungen. Ja, letztendlich, oder der Pianist, wenn man daran denkt. Ja, aber letztendlich, es sind natürlich immer fiktionale Herangehensweisen, die natürlich das brauchen, was Fiktionalität braucht. Also die möglicherweise die Grautöne, die Banalität des Schreckens so gar nicht darstellen können, wie das die Geschichtsschreibung eigentlich tut und machen müsste bei diesem Großverbrechen. Ja, aber wir hatten eben vorher, wir hatten den Eichmann-Prozess, wir hatten den Auschwitz-Prozess und relativ viele NS-Prozesse in der Bundesrepublik in den 1960er und 70er Jahren. Und über die wurde auch regelmäßig berichtet. Aber man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf den Seiten für Vermischtes. Ja, neben anderen Mord- und Schreckenstaten. Mhm. Und das hat sozusagen das Herz, die Mitte der deutschen Gesellschaft damals nicht erreicht, diese Prozesse. Und durch diesen Film ist das gelungen, ist eine Öffnung gelungen, die dann sehr langsam in vielen Schritten dazu geführt hat, dass sich die deutsche Gesellschaft doch in ihrer ganzen Breite und sehr intensiv mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Was passiert denn mit der Holocaust-Geschichtsschreibung und der Art und Weise, wie wir davon erzählen? Es ist ja immer weiter weg. Also auch wenn wir das jetzt in den dritten Programm der ARD sehen können, da wird man schon merken, Sie haben es ja angesprochen, dass es in einer anderen Zeit entstanden ist. Gleichzeitig habe ich nicht den Eindruck, dass das Interesse wirklich nachlässt. Nein, das merke ich ja selber, wenn ich meine Vorträge halte. Ich muss sehr viele Vorträge, kann ich gar nicht annehmen, weil es viel zu viel ist. Nein, das Interesse ist riesig. Ich sehe eine Gefahr, die im Moment sehr akut ist. Das ist diese vorschnelle Identifikation mit den Opfern. Indem wir so tun, ja, die Juden und die Homosexuellen und die Asozialen und noch eine Gruppe und die und jene und die brauchen noch ein Denkmal und der noch, vergessen wir immer, dass ja im Durchschnitt doch unsere eigenen Eltern, Urgroßeltern, Großeltern, je nachdem, daran in einer fast selbstverständlichen Weise irgendwie aktiv oder passiv oder schweigend mitgewirkt haben. Und dieser Punkt scheint mir in der Erinnerung viel zu schwach, auch wenn so erklärt wird im Fernsehen, in der Zeitung, vor 70 Jahren oder vor 80 Jahren haben die Nationalsozialisten. Das klingt ja so, als wären das Menschen vom Mars gewesen. Man muss sich doch immer klar machen, 1938 hatte die Regierung Hitler so viel Zustimmung in der deutschen Bevölkerung wie keine andere Regierung im 20. Jahrhundert. Das muss man sich vor Augen führen und darüber muss man nachdenken. Heute stehen 96-jährige Männer manchmal vor Gericht als KZ-Wachtmeister oder als Schreibstubenleute wegen Beteiligung am Mord. Wenn man dieses Kriterium vor 50 Jahren genommen hätte, 1960, 70, dann hätten mehr als 300.000 deutsche Männer und einige 10.000 deutsche Frauen angeklagt und lebenslang ins Gefängnis gesteckt werden müssen. Und es hätten Millionen deutsche Familienmitglieder und die gesamte deutsche Gesellschaft nicht ertragen.